Das rekonstruierte Zentrale Museum für klassenmäßige Erziehung wurde in der TVRK am 24. Juni eröffnet. An der feierlichen Einweihung nahmen Genosse Kim Ginam, die Funktionäre und Mitarbeiter der Partei, bewaffneten Organe, Machtorgane des Ministerkabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien, zentralen und städtischen Organe, die Offiziere und Soldaten der koreanischen Volksarmee, die Bauarbeiter, die verdienstvollen Personen, die Belegschaft des Museums und die Jugendlichen und Studenten in der Stadt Pyongyang teil. Das Zentrale Museum für klassenmäßige Erziehung befindet sich am Ufer des Flusses Potong in Pyongyang. In seinen neu eingerichteten Räumen sind 1670 Fotobilder über 100 Kunstwerke wie Dioramen, Wachsstatuen und Skulpturen sowie 3000 Überreste und Beweismaterialien in verschiedenen Formen zur Schau gestellt. Diese zeugen von der Bestialität, Bösartigkeit und Brutalität der US-amerikanischen und der japanischen Imperialisten, ihrer südkoreanischen Vasallen und der Klassenfeinde und tragen zur Stärkung des antiimperialistischen und des Klassenbewusstseins der Armee und Bevölkerung der TVRK bei.